Herzlich willkommen zu den kosmischen Plaudereien. Die Außerirdischen. Ein unendliches Thema. So richtig gesehen hat sie ja noch niemand, obwohl es angeblich 50.000 Besuche in den letzten 25 Jahren von Außerirdischen hier auf der Welt gegeben haben soll. Die Außerirdischen sind für jeden Astronomen, ob er nun will oder nicht, ein ganz wichtiges Thema, weil man wird sehr oft danach gefragt. Also, wir haben UFOs gesehen, wir haben alles Mögliche am Himmel gesehen, was man angeblich nicht auf natürliche Art und Weise erklären kann. Es wird von Entführten berichtet, Leute, die also auf schlimmste Art und Weise malträtiert wurden von irgendwelchen außerirdischen Wesen. Es gibt allerdings auch wirklich eine naturwissenschaftliche Frage, die man dazu stellen kann. Denn von diesen Entführten oder Vergewaltigten bleiben ja häufig immer nur, sagen wir mal, sehr mystische Berichte übrig und sonst nichts. Niemand weiß wirklich, was genau ist. Und die naturwissenschaftliche Frage lautet ganz anders. Wie kann man nach Leben im All suchen? Und deswegen soll das auch heute das Thema sein. Nämlich die Methoden, wie man nach Leben im Universum suchen kann. Also wie? Und es muss darum gehen, herauszufinden, was unterscheidet eigentlich ein Signal im Universum, ein natürliches Signal im Universum, von einem künstlichen Signal und woran kann man eigentlich wirklich erkennen, dass ein Signal oder irgendeine Art von Mitteilung, die wir bekommen, nun von Leben bestimmt wird. Dafür muss man sich mal überlegen, wie sich Leben dem Universum mitteilt. Denn wir haben, das Universum ist ein riesiges Strahlungsbad. Strahlung aller möglicher Couleur sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, prasselt auf uns hernieder. Das fängt an bei der Radiostrahlung, geht über zum Infraroten, Ultraviolettstrahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung sogar, die uns Gott sei Dank nie erreicht, sondern immer von der Atmosphäre bzw. von der Erdmagnetosphäre abgehalten wird. Wie kann man nun aus diesem ganzen Wellensalat, der da kommt, herausfinden, ob es irgendwo ein Objekt gibt, was sich elektromagnetisch, nämlich über diese Wellen, uns als lebendig mitteilt. Nun, wir zum Beispiel haben uns dem Universum in den letzten 50 Jahren mitgeteilt, als eine Zivilisation, die in der Lage ist, Radiowellen zu modulieren. Ne? Also Radar, Fernsehen und unsere Überwachungsanlagen insgesamt würden einem Beobachter von außen, wenn er die Sonne beobachten würde, mitteilen, huch, da gibt es einen Radiosender in der Nähe dieses Sterns, der ist so schmalbandig, das könnte was Künstliches sein. Das heißt also, wir haben in einer Kugel von ungefähr 50 Lichtjahren dem Universum mitgeteilt, hier gibt es eine Zivilisation, die in der Lage ist, elektromagnetische Signale zu produzieren. Und das ist eine Art von unfreiwilliger Mitteilung. Also das Universum hat von uns sozusagen unfreiwillig mitgekriegt, welche Art von Kommunikationsmittel wir haben und so weiter. Außerirdische Lebewesen, wenn es sich zum Beispiel um Kakerlaken handeln würde, Rauhaardackel, meine kosmischen Lieblinge oder irgendwelche Pflanzen, wie teilen die sich denn dem Universum mit? Nun, solche Lebewesen, also wenn es sich nicht um technische Zivilisationen handelt, die teilen sich dem Universum auch mit. Und zwar durch die Produktion von, zum Beispiel hier auf der Erde, von freiem Sauerstoff. Die Erde hat eine sehr starke Ozonabsorptionslinie, wenn man sie von außen beobachtet. Das heißt, ein Satellit zum Beispiel, der durch das Sonnensystem fliegt, oder eine Sonde, die durch das Sonnensystem fliegt, beobachtet die Erde mit Hilfe eines Spektrographen und stellt fest, huch, auf diesem Planeten gibt es sehr viel freien Sauerstoff, und zwar so viel, dass sich sogar eine Ozonschicht bilden konnte. Das hat deswegen so wichtige Auswirkungen, weil freier Sauerstoff in Form von einem einzelnen vom Sauerstoffatom gibt es nur ganz selten. Sauerstoff taucht natürlich immer als Molekül auf. Damit also O2. Damit O3 entsteht, muss so viel Sauerstoff da sein, dass sich in der Tat drei Sauerstoffatome zusammenbringen können. Dazu braucht man eine Quelle für Sauerstoff. Auf der Erde ist es die Photosynthese. In der Nähe von Sternen normalerweise gibt es sowas nicht. Und deswegen ist zum Beispiel ein ganz wesentliches Verfahren, nach Leben im Universum insgesamt zu suchen, jetzt in der Planung. Es gibt das Projekt Darwin, das wird versuchen, Ozon festzustellen. Damit wird es also möglich sein, Leben um andere Sterne herum festzustellen, nur einfach aufgrund einer Ozonlinie. Ein ganz anderes Verfahren wurde in den 60er Jahren versucht, also der Beginn der sogenannten SETI-Forschung. SETI heißt Search for Extraterrestrial Intelligence. Was man da gemacht hat, ist, man versuchte, aus Radiosignalen herauszubringen, ob es irgendwo intelligente, sogenannte kommunikationsbereite Zivilisationen gibt. Die Idee ist ganz einfach. Die Idee ist, nun, das Universum ist voller Wasserstoff. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum und Wasserstoff hat einen charakteristischen Übergang, der liegt bei 21 Zentimeter oder 1,4 Gigahertz. Das ist also eine Radiofrequenz und diese Strahlung geht durch das ganze Universum durch. Wenn wir also in der Milchstraße irgendwo eine kommunikationsbereite Zivilisation sitzen haben, dann würden die, vorausgesetzt, sie hätten keine Politiker, die über die Refinanzierung von solchen Projekten reden oder sonst irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten, dann würden die einen großen Sender aufbauen und würden nun versuchen, mitzuteilen, wir wollen oder wir sind hier. Ja? Also das heißt, sie würden versuchen, eine sehr schmalbandige Radioquelle darzustellen, die immer wieder in ihrer Leistung rauf und runter geht. Denn Schmalbandigkeit, das würde eine künstliche Quelle vor den natürlichen Quellen auszeichnen. Natürliche Radiostrahlung ist breitbandig, da gibt es also vom Kilohertz bis in den Gigahertz-Bereich, aber so eine schmale Linie, sehr intensiv, das wäre es natürlich. Und deswegen hat man bei dieser Linie immer wieder in den 60er Jahren gesucht nach außerirdischen Zivilisationen. Man hat nichts gefunden. Heutzutage ist man so weit, nachdem die NASA diese Projekte aufgegeben hat und nur noch durch ein privates Unternehmen wird das Ganze wirklich durchgeführt, so weit, dass man ein Radioteleskop in Australien zum Beispiel komplett gemietet hat und so große Datenmengen aufgenommen hat, meine Damen und Herren, dass Sie sich daran beteiligen können. SETI, das SETI-Institut schenkt Ihnen über das Internet sozusagen einen Datenkubus und eine Datenanalysemethode, womit Sie denen helfen können, herauszufinden, ob irgendwo unter diesen riesigen Milliarden und Abermilliarden von Signalen, die man aus dem Universum bekommt, irgendwo eines dabei ist, das Intelligenz darstellt, in irgendeiner Art und Weise eines sein könnte, was sich als Künstliches erweisen können würde, unter Umständen. Sie sehen schon, dieses Thema ist offensichtlich sehr kontrovers, denn naturgemäß, die NASA hat dieses Unternehmen aufgegeben. Naturgemäß gibt es zwei Schulen. Es gibt die eine Schule, die sagt, es gibt überhaupt kein Leben im Universum. Wenn es das gibt, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit, das zu finden. Die anderen sagen, lasst uns doch mal suchen. Hier zu dieser Sendung zum Beispiel habe ich kein Bild an die Tafel gehängt. Und zwar unter anderem deswegen, weil wir uns einfach nicht einigen konnten. Hier im Studio haben wir uns darüber gestritten, von welcher Art von Leben reden wir eigentlich? Reden wir über Rauhaardackel oder reden wir über Klingonen oder reden wir über irgendwelche anderen Wesen, über Tentakelartige oder die kleinen grünen Männchen, die immer hier landen? Dieses Thema ist ausgesprochen schwierig und weil es so schwierig ist in der Gesellschaft, ist es auch schwierig unter den Naturwissenschaftlern. Jede Art von Projekt, die für die Suche nach Leben irgendwie veranschlagt und in Planung gebracht wird, die leidet natürlich darunter, dass es diese zwei Schulen gibt. Und wenn man sich jetzt mal das überlegt, wir haben in den 60er Jahren mit den Radioteleskopen versucht, kommunikationsbereite Zivilisationen zu finden, indem wir den Himmel abgesucht haben. Das wird ja auch heute noch gemacht, nur auf privater Basis. Dann kommt man in eine ganz merkwürdige Situation. Wenn die anderen auch nur horchen, ja, also wenn alle nur horchen und niemand wirklich richtig sendet, ja, dann werden wir die anderen nicht finden. Wenn alle, stellen sich mal einen Raum vor, völlig schwarz, alles dunkel, sie können nichts fühlen, sie können nichts schmecken, sie können nichts hören, nichts. Also wenn da keiner was sagt, dann kriegen sie nie im Leben mit, ob da noch jemand drin ist. Das heißt also, auch hier muss man darauf hoffen, dass die anderen ihre Energieprobleme gelöst haben, möglicherweise ihre Politiker, Funktionärskasse davon überzeugt haben, es macht Sinn, einen starken Radiosender zu bauen, damit das Universum weiß, wir sind hier. Nicht? Und das ist natürlich, das ist zunächst mal ein soziologisches Problem und gar kein naturwissenschaftliches. Zurück zu den Methoden auf der Suche nach Leben im Universum. Es gibt also zwei Arten. Die eine Art sind diese Radiosender. Da hat man übrigens, fällt mir gerade ein, in den 60er Jahren eine ganz merkwürdige Entdeckung gemacht. 67 gab es zwei Entdeckungen, die Wissenschaftlerwelt, die astronomische, wirklich durchrüttelten. Die Entdeckung von sehr, sehr schmalbandigen, extrem präzisen, immer wieder sich wiederholenden Radiosignalen. Das waren die Pulsare, also sehr schnell sich drehende Neutronensterne, die mit unglaublicher Präzision einen Strahl von Teilchen zu uns schicken, beziehungsweise einen Strahl von elektromagnetischer Strahlung zu uns schicken. Und die wurden sogar intern, natürlich inoffiziell, klar, als LGM 1 and 2 bezeichnet. Little Green Man 1 and 2. Nun, das ist die eine Methode, dass man also mit Radiosignal, es hat sich leider Gottes, wie gesagt, als ein natürliches Signal erwiesen, es ist nichts Künstliches dabei. Die Suche nach Radiosignal ist die eine, das andere ist die Suche nach Lebensmolekülen, wie zum Beispiel dem Ozon. Nun, ich sehe es schon, ich kann Ihnen schon ansehen, Sie werden sagen, wieso denn, das Leben kann doch sonst irgendwie sein. Das Leben kann doch mit ganz anderen Molekülen, mit ganz anderen Atomen zusammenhängen. Wieso suchen die denn dann nach Ozon? Nun, der tiefere Grund dafür ist, dass Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff zu den häufigsten Elementen im Universum gehören. Also unter den sogenannten Metallen. Für einen Astronomen ist ja alles, was schwerer ist als Helium, ein Metall. Und der größte Teil des Universums besteht aus Wasserstoff, dann gibt es noch einen Teil Helium und so ein winzig kleiner Rest sind diese sogenannten Metalle. die Suche nach diesen Objekten, also nach diesen Atomen, nach CNO, nach Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff im interstellaren Medium, hat uns gezeigt, also im Raum zwischen den Sternen, hat uns gezeigt, dass Moleküle, so wie wir sie kennen, ne, Ameisensäure, Methylalkohol und alle möglichen größeren Kohlenwasserstoffmoleküle bis hin zur einfachsten Aminosäure, dass die sogar in dem Raum zwischen den Sternen entstehen können. Das heißt also, die chemische Bereitschaft für Atome, große Kettenmoleküle zu bilden, ist besonders stark unter Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Das heißt, andere Lebewesen werden aufgrund dieser unglaublichen chemischen Einfachheit von solchen Molekülen sicherlich auch auf Kohlenwasserstoffbasis aufgebaut sein. Und da wir wissen, dass solche Moleküle immer nur dann existieren können, wenn sie sich innerhalb von einem vernünftigen Temperaturbereich befinden, also sagen wir mal so, das Wasser soll nicht gefrieren, Wasser ist ganz wichtig, also Wasserstoff, H2O, auch wieder Sauerstoff da. Das Wasser soll nicht gefrieren, also 0 Grad Celsius. Und es soll auch nicht kochen, also 100 Grad Celsius. Irgendwo in diesem Bereich dazwischen soll der Planet sitzen. Und solche Planeten müssen dann um Sterne herum sein, die nicht so heiß sind. Und deswegen ist die ganze Idee unter diesem sogenannten Kohlenstoff-Chauvinismus, also Chauvinismus ist ja der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe, aber ich glaube, hier ist der Chauvinismus gar nicht so groß, sondern hier kann man einfach sagen, andere Lebewesen werden aus Kohlenwasserstoffmolekülen bestehen und Ozon ist eines der Moleküle, die einfach darauf hindeuten, dass eine Art von Kohlenwasserstoffchemie da ist. Man hat noch was anderes gemacht in der Zwischenzeit. Man hat sich überlegt, Mensch, wenn die anderen so clever sind und wirklich was beherrschen würden, dann könnten sie ja vielleicht sogar Antimaterie herstellen. Und diese Antimaterie könnte man dann zusammenbringen und in der großen Art von Strahlungsquelle könnten sie dem Universum mitteilen, wir sind hier. In der Tat hat eine Sucherei nach diesen Antimateriequellen nichts ergeben, es ist überhaupt nichts dabei rausgekommen. Die astrophysikalische Bedeutung der Frage, sind wir allein im Universum, oder die Suche nach dem Leben im Universum, was im Grunde genommen direkt miteinander zusammenhängt, ist natürlich eine ganz enorme. Es hat letzten Endes etwas damit zu tun, ob dieses Universum es nur ein einziges Mal geschafft hat, an einer Stelle, nämlich auf der Erde, Leben zu produzieren oder ob es eigentlich der Normalfall ist. Denn die Erfahrung des Astrophysikers zeigt, die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde in unseren Laboratorien und Messreihen feststellen, die sind überall die gleichen. Wenn sie das nicht wären, dann könnten wir überhaupt keine Messungen vornehmen und könnten keine Vorhersagen machen. Also die Erfolge der Theorie der Astrophysik, die aus den Beobachtungen heraus versucht, das Universum zu erklären und das ja auch sehr häufig schon in ganz hervorragender Art und Weise gemacht hat, hat etwas damit zu tun, dass die Naturgesetze, die wir hier von hier kennen, überall im Universum die gleichen sind. Und das heißt auch für den Außerirdischen natürlich, dass dort die gleichen Gesetze herrschen. Das heißt, man kann sich nicht beliebiges Leben ausdenken. Wir sind schließlich das Resultat von 4,5 Milliarden Jahren Evolution. Das heißt, auf der Erde wurde alles Mögliche ausprobiert, bis es jetzt nach 4,5 Milliarden Jahren zu einem ersten intelligenten Lebewesen auf der Welt gekommen ist. Wobei auch da natürlich die Diskussionen schon wieder da sind, was ist eigentlich Intelligenz? Delfine und Wale sind ja möglicherweise auch intelligent. Und man sieht schon, in diesen ganz kleinen Nebenlinien, die zu diesem Thema gehören, wie kann man eigentlich nach Leben im Universum suchen, da wird man eigentlich nie so richtig sich einig werden. Denn die Frage, was ist eigentlich ein intelligentes Signal, könnte uns ja völlig, ist für uns vielleicht gar nicht beantwortbar und wir können sie gar nicht aus dem Wellensalat im Universum wirklich herausdestillieren. Und somit ist die Frage, wie kann man nach Leben im Universum suchen, wie Sie sehen, gar nicht so einfach beantwortbar. Ich habe Ihnen ein paar Hinweise gegeben. Ich werde mal gucken, was ich noch weiter zusammentragen kann darüber.